Lektion 9, Hörtext 4. Jetzt stehe ich hier Mutterseelen allein. Ach ja, Bertha. Ich hab dir ein paar Blumen mitgebracht. Schön sind sie. Wenn du sie nur sehen könntest, deine Freude hättest du dran. Mutterseelen allein stehe ich hier. Weißt du das? Und dabei ist das heute ein Tag, auf den wir uns immer gefreut haben. Goldene Hochzeit. Die wollten wir feiern. Ganz groß, mit Blumen, mit Musik und Gästen. Und einen großen Kuchen mit einer goldenen 50 drauf, wie es sich gehört für eine anständige Hochzeit. Wo wir doch unsere richtige Hochzeit ja nicht so richtig gefeiert haben, damals 1941. Ganze 20 Jahre war ich alt und du erst 17. Es war Krieg und ich war auf Heiratsurlaub. Und die Marianne war ja schon unterwegs, die wurde ja noch im selben Jahr geboren. Ja, da haben wir dann schnell geheiratet. Du im gelben Straßenkleid und ich im gelinen Anzug. Geld hatten wir ja damals keins. Naja, und später zur silbernen Hochzeit, da gab's auch keine große Feier. Da war das Haus wichtiger. Da sind wir nur essen gegangen, nur wir zwei. Unsere erste echte Pizza beim Italiener. Ja, leicht hast du es ja nicht gehabt, damals nach dem Krieg. Die kalten Winter 45 und 46 warst du ja allein. Steine klopfen, zwei Kinder durchbringen, wenig zu essen. Einfach war das nicht. Und auch das Hänschen, das wurde ja auch noch in den Hungerjahren geboren. Bald nachdem ich heimgekommen war aus der Gefangenschaft. Ich hatte ja noch Glück. Ich kam schon im Sommer 47 wieder nach Hause. Da hast du gestaunt, wie ich plötzlich in der Tür stand. Jahrelang zu fünft in einem Zimmer. Und dann 52 unsere erste gemeinsame Wohnung. Ganze 40 Quadratmeter nur für uns. Mensch, war det ein Luxus. Und dann das Häuschen. War det ne Aufregung. 67 war es schließlich fertig. Klein und gemütlich. Gerade richtig für uns beide. Die Kinder waren ja schon groß und aus dem Haus. Nur das Hänschen war noch bei uns. Aber ein großer Garten für die Enkelkinder. Und die wurden dann gar nicht hier geboren. Sie musste ja auch unbedingt nach Amerika, die Marianne. So jung war sie noch, gerade 18. Und dann konntest du dich mit den Enkelkindern nicht mal unterhalten. Darüber warst du ganz schön traurig. Hänschen ruft ja ab und zu mal an. Aber Egon? Von dem haben wir ja nichts mehr gehört seit dem großen Krach damals, 62. Einfach abgehauen ist er. Da hat man nur drei Kinder großgezogen und... Naja, ich will mich nicht beklagen. Die Kinder gehen halt ihre eigenen Wege. Aber dass ich heute hier ganz alleine stehe... Ein schönes Kleid hättest du dir kaufen sollen und zum Friseur gehen... Und feiern wollten wir im Hotel Maribu, ganz fein. Aber so muss ich dir halt Blumen bringen. Gelbe Rosen, das waren doch deine Lieblingsblumen. Die habe ich extra gepflanzt für dich. Vielleicht kannst du sie ja doch sehen. 3 Jahre bist du jetzt schon tot, Bertha. Und ich stehe hier allein an unserer goldenen Hochzeit. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt ins Maribu. Hab dort einen Tisch bestellt für 2 Personen, schön festlich gedeckt. Ich werde sagen, du kannst nicht kommen.